Erster, mein Sohn, höre auf meine Weisheit und achte auf meine Einsicht. Zweiter, dies ist wichtig, damit du klug bleibst und deine Worte Wissen zeigen. Dritter, denn die Worte einer fremden Frau sind süß wie Honig und ihre Zunge ist sanfter als Öl. Vierter, am Ende ist sie jedoch bitter wie Wermut und scharf wie ein zweischneidiges Schwert. Fünfter, ihre Wege führen zum Tod und ihre Schritte gehen hinab in die Unterwelt. Sechster, sie achtet nicht auf den Weg des Lebens, denn ihre Pfade sind verworren und sie weiß nicht, wohin sie führen. Siebter, deshalb, meine Söhne, hört auf mich und weicht nicht von meinen Worten ab. Achten, halte dich fern von ihr und komm nicht in die Nähe ihres Hauses. Neunter, dies ist wichtig, damit du nicht deine Ehre an andere verlierst und deine besten Jahre an einen grausamen Menschen gibst. Zehnter, es ist auch wichtig, damit Fremde nicht von deinem Besitz leben und der Lohn deiner Arbeit nicht in das Haus eines anderen geht. Elfter, sonst wirst du am Ende stöhnen müssen, wenn dein Körper und deine Kraft schwinden. Zwölfter, dann wirst du sagen müssen, ach, dass ich Ermahnung gehasst und mein Herz Tadel nicht angenommen hat. Dreizehnter, du wirst auch sagen, dass ich nicht auf die Stimme meiner Lehrer gehört und denen, die mich unterrichtet haben, nicht zugehört habe. Vierzehnter, ich wäre fast völlig ins Unglück geraten, als ich mitten in der Versammlung und der Gemeinde war. Fünfzehnter, trinke Wasser aus deiner eigenen Zisterne und was aus deinem eigenen Brunnen fließt. Sechzehnter, sollen deine Quellen nach draußen fließen und deine Wasserbäche auf die Straßen laufen? Siebzehnter, sie sollen nur dir gehören und nicht fremden Menschen neben dir. Achtzehnter, dein Brunnen sei gesegnet, damit du Freude an der Frau deiner Jugend hast. Neunzehnter, sie ist wie eine liebliche Hirschkuh und eine anmutige Gazelle, ihre Brüste sollen dich immer erfreuen, und ihre Liebe soll dich immer wieder begeistern. Zwanzigster, warum aber, mein Sohn, solltest du dich von einer fremden Frau verführen lassen und die Brust einer anderen Frau umarmen? Einundzwanzigster, denn die Wege jedes Menschen liegen offen vor den Augen des Herrn, und er sieht alle ihre Pfade. 22. Den Gottlosen fangen seine eigenen Sünden ein, und er wird durch die Fesseln seiner Sünde festgehalten. 23. Er wird sterben, weil er keine Ermahnung angenommen hat, und wegen seiner großen Dummheit wird er zugrunde gehen.